Morgen, denn das schon was an dem Tag. Lieber gar nicht erst nachfragen, es ist gut, weil ich das mag. Es ist schwer, mein Kopf ist leer. Sagen, ich war böse und dass du noch blöder siehst. Ja, ich wusste irgendwie, dass so ein Tag mal wiederkommt. Sonne lacht und ich auch, doch du sollst morgen. Ist jetzt egal, mach mir keine Sorgen. Mein Kopf ist leer. So ein Tag kommt wieder. Irgendwann.